Erster, dies ist ein Lied von Asaf. Zweiter, ich rufe laut zu Gott. Ich möchte, dass er mich hört. Dritter, ich habe große Sorgen. Ich suche Gott in der Nacht. Meine Seele findet keinen Trost. Vierter, ich denke an Gott und seufze. Mein Geist ist traurig. Ich bin sehr müde. Fünfter, ich kann nicht schlafen. Du hältst meine Augen offen. Ich bin sehr unruhig und kann nicht sprechen. Sechster, ich denke an die alten Zeiten. Ich denke an die Jahre, die vorbei sind. Siebter, in der Nacht denke ich nach. Ich denke in meinem Herzen. Mein Geist fragt sich viel. Achter, wird Gott mich für immer verlassen? Wird er mir keine Güte mehr zeigen? Neunter, ist seine Güte für immer vorbei? Ist seine Treue für alle Menschen zu Ende? Zehnter, hat Gott vergessen, gut zu sein? Hat er sein Mitleid im Zorn verschlossen? Elfter, ich sagte, das macht mich traurig. Die Macht Gottes hat sich geändert. Zwölfter, ich denke an Gottes Taten. Ich denke an deine Wunder von früher. Dreizehnter, ich will über alles nachdenken, was du getan hast. Ich will über deine großen Taten nachdenken. Vierzehnter Gott, dein Weg ist großartig. Kein Gott ist so groß wie du. Fünfzehnter, du bist der wahre Gott. Du tust Wunder. Du hast deine Macht den Völkern gezeigt. Sechzehnter, mit starker Hand hast du dein Volk gerettet. Du hast die Kinder von Jakob und Josef gerettet. Siebzehnter, die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser zitterten. Die Fluten hatten Angst. Achtzehnter, dicke Wolken gaben viel Wasser. Die Wolken donnerten laut. Deine Blitze flogen wie Pfeile. Neunzehnter, dein Donner war im Sturmwind. Blitze machten die Erde hell. Die Erde zitterte und bebte. Zwanzigster, du gingst durch das Meer. Dein Weg war durch große Wasser. Man konnte deine Spuren nicht sehen. Einundzwanzigster, du führtest dein Volk wie Schafe. Mose und Aaron halfen dir dabei.